Epilepsie kommt aus dem Griechischen und heißt übersetzt ergriffen oder gepackt werden. Und es entsteht dann, wenn im Gehirn Nervenzellen sich ohne adäquate Ursache in Gruppen hypersynchron entladen. Und dadurch entsteht ein epileptischer Anfall, der eben durch den Betroffenen in keiner Weise kontrolliert werden kann.